Ja, hallo und herzlich willkommen beim E-Government Podcast. Heute mit der Folge 138 und ich habe heute Miriam Seifert bei mir zu Gast. Hallo Miriam. Hallo Thorsten, grüß dich. Danke für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Und zwar müssen wir ganz dringend über Dinge sprechen, die geschehen sind. Und zwar, vielleicht stellst du dich erstmal vor und dann gehen wir da drauf ein. Machen wir es so, erst über mich und dann über Dinge, genau. Ich bin Miriam Seifert. Ich arbeite seit etwas über einem Jahr, also seit Anfang 2022 bei der Open Source Business Alliance. Ich leite da die politische Kommunikation. Die Open Source Business Alliance ist der Open Source Wirtschaftsverband, könnte man sagen. Also im Wesentlichen Unternehmen, die Open Source Software herstellen und verkaufen, aber auch Dienstleistungen und Support und Schulung und so. Und es sind auch nicht nur Unternehmen, die Software herstellen, sondern es sind auch ein paar ja öffentlich-rechtliche IT-Dienstleister, AKDB zum Beispiel, aber auch Kommunen, Forschungsinstitute und Einzelpersonen sind bei uns Mitglieder. Und wir haben so ein paar ganz große Mitglieder, von denen man schon mal gehört hat, Telekom, Red Hat, SUSE. Der größte Teil der Mitglieder sind aber so kleine und mittelständische Unternehmen. Und ich glaube, wir haben inzwischen etwas über 200 Mitglieder und unseren Verband gibt es seit etwas über 11 Jahren. Genau, wir können ja vielleicht einen Link zur Open Source Business Alliance in die Shownotes packen. Aber so viel ganz kurz zu mir und zum Verband. Genau, das auf jeden Fall. Es kommt auf jeden Fall ein Link zur OSBA mit rein. Die Hörerinnen und Hörer kennen den, glaube ich, auch schon, den Verband. Aus meinen Erzählungen da gleich ein ganz kurzer Disclaimer. Ich bin für die AKDB Mitglied in der Open Source Business Alliance und auch Mitglied des Vorstandes der Open Source Business Alliance. Also ich bin befangen für das Thema, was wir jetzt hier besprechen. Aber Miriam, vielleicht sagst du noch mal ganz kurz was zum Thema. Genau, das Thema ist Vorrang für Open Source bei der Beschaffung. Also es geht darum, dass die öffentliche Hand ja auch immer wieder Software einkauft. Und zwar sowohl auf Bundesebene als auch bei den Ländern, als auch bei den Kommunen. Und auf Bundesebene, da gab es mal, ich glaube 2020, so einen Bericht von der Bundesregierung, dass die 2020 im Jahr über 100 Milliarden Euro ausgegeben haben, nur auf Bundesebene, für die Beschaffung von Hardware, Software und IT-Dienstleistungen. 100 Milliarden Euro, das ist schon ein ziemlich starker Tobak und das ist nur der Bund, ne? Also Länder und Kommunen kommen noch dazu. Und da wird also sehr viel Geld ausgegeben, unter anderem für Software. Und die Bundesregierung hat sich vorgenommen, dass sie da verstärkt auf Open Source setzen möchte. Aus verschiedenen Gründen. Wir bei der Open Source Business Alliance vertreten auch die Position, dass Open Source ganz zentral für die Stärkung der digitalen Souveränität ist. Einfach weil Open Source Software sicherstellt, dass die verwendeten Softwarelösungen immer unabhängig überprüfbar und gestaltbar und austauschbar sind. Die geneigten Hörer wissen das sicherlich, dass Open Source Lizenzen es allen Menschen ermöglichen, die Software zu verstehen, zu verwenden, zu verändern und auch in veränderter Form wieder weiter zu verbreiten. Und das wirkt sich dann einfach positiv aus für die öffentliche Verwaltung, weil sie ein höheres IT-Sicherheitsniveau haben, ein besseres Datenschutzniveau. Sie sind unabhängiger von einzelnen großen proprietären Anbietern. Also die Lösungen sind auch untereinander interoperabel und es folgt auch dem Prinzip Public Money, Public Code, dass wenn also öffentliches Geld für Softwareentwicklung ausgegeben wird, dass diese Software der Allgemeinheit wieder zur Verfügung gestellt werden muss. Genau, und jedenfalls, wir haben zu dem ganzen Thema als Open Source Business Alliance einen Gutachten in Auftrag gegeben. Und um dieses Gutachten soll es heute gehen. Ich habe mich jetzt gerade schon so ein bisschen vergaloppiert. Ich sollte eigentlich nur kurz sagen, worum geht's. Ich hätte auch einfach sagen können, es geht um das Gutachten. Aber ich bin schon viel zu weit reingerannt. Vielleicht müssen wir noch mal einen Schritt zurück machen. Aber das ist auch schön, wenn der Moderator nur einmal anpieksen muss und die Gäste einfach losreden. Ja. Genau, du hast da schon einiges gesagt, dass ihr das Gutachten beauftragt habt, um das Ganze auch mal so ein bisschen rechtlich zu beleuchten, weil auf Bundesebene, überhaupt auf Regierungs- oder Landesebene, muss man immer irgendwie mit Gesetzen und Dinge auch rechtlich hinterlegen. Und dann habe ich gleich als allererstes mal die Frage, eigentlich vielleicht ungewöhnlich, worum geht es in dem Gutachten denn überhaupt nicht? In dem Gutachten geht es nicht um die Frage, ob die Verwaltung überhaupt Open-Source-Software beschaffen kann. Weil das ist nicht die Frage. Das geht und das passiert auch jeden Tag, überall. Also sowohl auf Bundesebene, als auch bei den Ländern, als auch bei den Kommunen wird jeden Tag Open-Source-Software eingekauft und Support und es wird Open-Source-Software entwickelt und unter Open-Source-Lizenzen gestellt. Das passiert auch in großem Stil. Und das passiert auf verschiedenen Ebenen. Also eine Beschaffungsstelle kann sich schon in der Leistungsbeschreibung überlegen, dass sie sagen, wir wollen bestimmte Software haben und wir wollen aus irgendwelchen Gründen, dass es Open Source sein soll. Also wir hätten gerne, dass das, was hier entwickelt oder gekauft wird, dass es Open Source ist. Vielleicht, weil die Sachen, die sie bereits in Verwendung haben, Open Source sind und sie sagen, das muss mit zusammenpassen oder sie sagen, wir haben verschiedene Lösungen und das, was wir jetzt brauchen, das muss irgendwie interoperabel zwischen den ganzen anderen Sachen sein, die wir schon haben. Also die können in der Leistungsbeschreibung schon sagen, wir wollen Open Source Software haben oder sie schreiben ganz offen und neutral aus und sagen, wir brauchen eine Software, die dieses oder jenes kann. Keine Ahnung, Videoconferencing-Systeme oder Mail oder irgendwas oder, keine Ahnung, Dokumentenbearbeitung. Und dann kommen vielleicht verschiedene Angebote von verschiedenen Anbietern und dann können sie sich ja überlegen, welchem Angebot sie den Zuschlag geben und das ist natürlich oft das günstigste, aber sie können auch nach anderen Kriterien entscheiden und können halt auch sagen, aus unterschiedlichen Gründen geben sie vielleicht dem einen Angebot, was Open Source Software ist, den Zuschlag. Also das kann man heute schon alles machen und die Frage, ob das überhaupt geht oder nicht geht, darum geht es in dem Gutachten nicht. Genau, zwei Dinge dazu. Also ich glaube, ich würde einfach mal behaupten, dass es keinen Arbeitsplatz in der öffentlichen Verwaltung gibt, wo nicht mindestens eine Anwendung in Open Source drauf läuft. Und zum anderen, bei der Ausschreibung von Open Source gibt es natürlich trotzdem noch ein paar Unterschiede zu proprietärer Software. Ich kann natürlich keine Open Source Lizenzen kaufen. Das kann ich nur von proprietärer Software. Also wenn ich Open Source kaufe, kaufe ich kein Nutzungsrecht, sondern ich kaufe quasi die Dienstleistung, den Betrieb und Ähnliches ein. Oder Weiterentwicklung, ne? Spezielle Anpassung. Das kann ja auch sein, dass du sagst, es gibt schon eine Open Source Lösung und wir hätten gerne die gleiche in Grün für unsere Verwaltung. Und dann kannst du ja jemanden beauftragen, dass er das speziell für dich anpasst. Aber du hast total recht, man kauft nicht die Open Source Lizenz, weil Open Source Lizenzen so nicht funktionieren. Das stimmt genau, ja. Was genau steht jetzt dann in dem Gutachten drin und welche Fragen habt ihr denn da untersucht oder untersuchen lassen? Genau, also wie gesagt, es geht nicht darum, ob Open Source Software grundsätzlich beschafft werden kann, sondern es geht um die Frage, wie man einen Vorrang von Open Source gesetzlich umsetzen kann. Also manchmal hört man das auch so unter der Überschrift Open Source First. Weil die Bundesregierung hat sich ja in den Koalitionsvertrag reingeschrieben, sie wollen Open Source fördern oder bevorzugen. Der entscheidende Satz im Koalitionsvertrag heißt, Zitat, für öffentliche IT-Projekte schreiben wir offene Standards fest. Entwicklungsaufträge werden in der Regel als Open Source beauftragt. Die entsprechende Software wird grundsätzlich öffentlich gemacht. Zitat Ende. Also, das ist ja eigentlich schon dieser Vorrang für Open Source, nur das ist halt, ja, erstmal nur so eine Absicht, die im Koalitionsvertrag steht. In der Digitalstrategie steht das so ähnlich auch nochmal drin. Und wir haben jetzt in dem Gutachten untersuchen lassen, wie kann man das denn tatsächlich umsetzen, damit das rechtssicher ist. Und bei dieser Frage, wie kann man diesen Vorrang für Open Source verankern? Also, dass von vornherein klar ist, dass immer, wenn Software eingekauft oder entwickelt wird, dass Open Source immer Vorfahrt hat, sozusagen. Also, sozusagen, es können sich unterschiedlichste Anbieter mit unterschiedlichsten Softwarelösungen auf eine Ausschreibung bewerben. Aber wenn zwei verschiedene gleich gut sind, dann hat die Open Source-Lösung Vorfahrt, sozusagen. Wie kann man das verankern? Und da hört man immer wieder mal das Argument, wenn man sich mit Leuten drüber unterhält, die sagen, man kann das gar nicht verankern, diesen Vorrang, den kann es gar nicht geben, weil in Paragraph 97 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung das Gleichbehandlungsgebot ist. Das heißt, alle Anbieter, die an so einem Vergabeverfahren teilnehmen, müssen halt die gleichen Chancen und die gleichen Bedingungen haben. Und wenn man jetzt so einen Vorrang für Open Source verankern würde, gesetzlich, dann würde das diesem Gesetz sozusagen widersprechen. Und das untersucht dieses Gutachten, das wir in Auftrag gegeben haben, eben auch, ob das irgendwie funktioniert, ob man das unter einen Hut bringen kann. Und wir waren relativ optimistisch, dass es gehen muss, weil es gibt einzelne Bundesländer, die das schon machen, nämlich Thüringen und Schleswig-Holstein. Die haben sich genau so einen Vorrang für Open Source schon in ihre E-Government-Gesetze geschrieben. Also auch schon seit einigen Jahren, wo sie eben drinstehen haben, wenn Software entwickelt wird oder gekauft wird, dann soll das immer unter Open-Source-Lizenzen gestellt werden, es müssen immer offene Standards berücksichtigt werden und so weiter. Und naja, also bisher hat da auch noch keiner dagegen geklagt, was da in den Bundesländern los ist, nur es gibt es halt bisher noch nicht auf Bundesebene. Und deswegen haben wir uns jetzt mit der Frage beschäftigt, wie kann man im Prinzip das, was in Schleswig-Holstein und Thüringen passiert, wie kann man das auf Bundesebene heben? Und welche rechtlichen Hürden gibt's vielleicht dabei? Also, wenn man jetzt, ich habe hier selber kein Jura studiert, aber man schnappt ja dann doch immer wieder so ein bisschen auf, so, ja, das verstößt irgendwie gegen Wettbewerbsrecht oder gegen Verfassungsrecht oder Kartellrecht oder so. Und haben wir gesagt, jetzt setzen wir da mal einen Juristen dran und der soll das alles mal von vorne bis hinten durchleuchten. Und kannst du verraten, zu welchem Schluss der kommt? Genau, also das der Gutachter, das ist Professor Andreas Wiebe von der Uni Göttingen, kommt am Ende zu dem Schluss, dass man diesen Vorrang tatsächlich gesetzlich rechtssicher verankern kann, also dass es überhaupt geht. Das ist schon mal die Antwort auf diese Behauptung, man könnte das gar nicht machen, das ginge gar nicht. Das würde gegen Wettbewerbsrecht verstoßen und er ist Professor für Wettbewerbsrecht und er sagt, doch, das geht. Also das ist schon mal eine schöne Antwort. Und er sagt, es geht. Er sagt auch, dass es total gerechtfertigt ist, diesen Vorrang in ein Gesetz zu schreiben, weil er nochmal so ganz ausführlich beleuchtet, warum das für die öffentliche Verwaltung extrem Vorteil ist, auf Open Source zu setzen. Warum das einfach nachhaltiger ist, sich finanziell mehr rechnet, wirtschaftlicher ist, warum das Innovation befördert, besser für die IT-Sicherheit, den Datenschutz, die Unabhängigkeit ist, einfach generell für die digitale Souveränität. Und er sagt, naja, wenn die öffentliche Verwaltung strategische Ziele hat, wie zum Beispiel digitale Souveränität, dann ist es ihr gutes Recht zu sagen, wenn wir dieses Ziel erreichen wollen, dann setzen wir vorrangig auf Open Source. Genau, also er sagt, es geht, das ist schon mal die wichtigste Antwort. Und er sagt auch, also er macht verschiedene Vorschläge, wie das gehen kann. Also er zeigt halt auf, dass es so einen gewissen rechtlichen Spielraum gibt, wie man das umsetzen kann und dass es auch verschiedene Wege gibt, die man gehen kann. Das fand ich ganz interessant, weil ich jetzt nicht damit gerechnet hatte, dass er gleich 6 verschiedene Lösungen aus dem Hut zaubert. Er sagt, ja, es gibt hier 6 Wege, die man gehen könnte oder was man machen könnte. Und dann untersucht er die jeweils einzelnen und sagt, was die Vor- und die Nachteile wären. Ganz am Ende sagt er auch noch, was er denkt, was am sinnvollsten ist oder am zielführendsten. Aber das Coole daran ist halt, dass man jetzt sich diese Vorschläge angucken und darüber diskutieren kann. Also jeder kann sich jetzt überlegen, welchen dieser Vorschläge er am besten oder schlechtesten findet. Wollen wir auf die 5 Punkte mal eingehen? Oder 6 Punkte, Entschuldigung? Ja, genau, das können wir gerne mal machen. Also es sind 6 und er kommt am Ende zum Schluss, dass 2 davon eigentlich sich ziemlich stark aufdrängen, dass die besten sind. Der erste Vorschlag ist, dass er sagt, man könnte diesen Vorrang für Open Source direkt im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, also im GWB, verankern. In Paragraph 97, genau da, wo eben drin steht, dass man im Moment Angebote, also dass die immer gleich behandelt werden müssen. Dann sagt er, naja, das kann man zwar machen, aber da ist so ein bisschen die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fragwürdig und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, wenn man versucht, das zu machen, dass das eigentlich weggeklagt wird. Und damit ist diese Option für mich sofort raus, wenn er sagt, könnt ihr versuchen, aber hat jetzt nicht so super gute Chancen, dass das Bestand hat. Damit würde ich das sofort wieder verwerfen und würde sagen, okay, schöne Möglichkeit, aber lass uns mal gucken, was gibt's noch. Die zweite Option, die er vorschlägt, ist, dass er sagt, naja, man könnte das auch im zweiten Abschnitt des Kartellvergaberechts verankern. Da gibt's noch mal verschiedene Wege, wie man das genau machen kann, dass man irgendwie entweder sagt, dass man in der Leistungsbeschreibung oder bei den Zuschlagskriterien so eine Priorisierung für Open Source verankert oder dass man eine spezielle Ausführungsbedingung einführt oder so. Aber da sagt er, da ist wiederum das Problem, dass es vielleicht nicht so richtig viel Umsetzungswirkung entfaltet. Und da ist es für mich auch sofort wieder raus. Ich denke, ja, wir können es uns irgendwo hinschreiben. Aber wenn nachher in der echten Welt nichts passiert, dann können wir uns davon auch nichts kaufen. So, deswegen würde ich auch Option 2 direkt beiseite schieben. Die dritte Variante, da sagt er, man könnte das in der Vergabeverordnung für öffentliche Aufträge verankern, das da reinschieben. Da sagt er, entweder man bringt das unter in irgendwelchen Bestimmungen zur Vergabeverordnung, die es schon gibt, also dass man da irgendwo ein paar Sätze ergänzt, oder er sagt, man könnte noch eine ganz eigene Verordnung jetzt nur für den Bereich IT-Beschaffung beschließen oder verabschieden. Der Vorteil davon wäre, dann hätte man eine direkte Verankerung im Vergaberecht. So. Und das ist ja erstmal ganz attraktiv. Ja, und ich sehe da hier auch noch eine Schwierigkeit, weil die Vergabeordnung, die kann ja unter anderem jede Kommune selbst auch anpassen und ändern für sich selbst. Und wenn sie das nicht wollen, dann wollen sie es nicht. Und wir hätten viel, viel mehr Regulierungsbedarf oder Änderungsbedarf. Ja, das ist bei allen diesen Lösungen so, dass die im Prinzip, dass keine davon alle Bereiche gleichzeitig erschlägt. Also das ist hier zum Beispiel auch so bei der Vergabeverordnung, genau, das würde jetzt zum Beispiel nur für diesen Oberschwellenbereich verbindlich sein. Das heißt nur für Aufträge, die ein bestimmtes Auftragsvolumen oder Beschaffungen, die ein bestimmtes Auftragsvolumen überschreiten. Alles darunter ist damit auch nicht erschlagen. So, also jede dieser Varianten, die er vorschlägt, hat ihre Vor- und ihre Nachteile. Trotzdem ist diese Variante Verankerung in der Vergabeverordnung eine von den beiden, wo er am Ende sagt, das ist eine von den attraktivsten. Auch wenn die, genau wie alle anderen, mit ihren Vor- und ihren Nachteilen kommt. Jetzt noch zur vierten Option. Das wäre die Möglichkeit, das im Haushaltsgrundsatz zu verankern. Dass man sagt, die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit im Haushaltsgrundsatz, das könnte man um so eine Open-Source-Priorisierung ergänzen. Das wäre dann aber auch wieder so ein bisschen klein, klein und irgendwo ganz versteckt, wo es nicht so richtig viele Leute finden. Und es hat auch dann wieder nicht so richtig viel Wirkung und entfaltet nicht ganz so viel Umsetzungskraft sozusagen. Und ja, mit dem Punkt hätte ich tatsächlich, auch ein Problem, weil es heißt ja nicht unbedingt, dass Open Source Software billiger ist oder günstiger ist als proprietäre Software. Also das halte ich auch für relativ leicht wegklagbar tatsächlich. Das ist ein guter Punkt, das stimmt. Das ist ja genau wie mit IT-Sicherheit, dass man immer sagen muss, Open Source hat das Potenzial, sozusagen mittel- und langfristig günstiger und wirtschaftlicher zu sein für eine Verwaltung. Und es hat auch das Potenzial, ein höheres IT-Sicherheitsniveau zu haben. Das ist aber nicht automatisch so. Also nicht jede Open-Source-Software ist automatisch sicherer als eine proprietäre. Und genau, also die Einführung oder Entwicklung oder Beschaffung von Open-Source-Software ist auch nicht automatisch günstiger als proprietäre Software. Da hast du total recht. Es ist ja ein bisschen so ein Trugschluss, den viele Leute aufsitzen, dass die immer denken, proprietäre Software kostet Geld, Open-Source-Software ist umsonst. Das ist nicht ganz falsch und nicht ganz richtig. Also wie du vorhin schon gesagt hast, man bezahlt nicht für die Lizenzen, aber die Open-Source-Software in der Verwaltung, die installiert sich dann auch nicht von selber und die supportet sich auch nicht selber und die maintaint sich nicht und die spielt auch die Patches nicht von selber ein. Also es kostet am Ende schon Geld, wenn man Open Source in der Verwaltung einsetzen will. Es kann halt langfristig günstiger sein und man hat dann mehr finanzielle Unabhängigkeit, ist nicht so abhängig vielleicht von der Lizenzkostenerhöhung wie bei einem proprietären Anbieter, aber du hast total recht, es ist nicht automatisch günstiger. Genau. Das spricht auch nochmal gegen diesen Punkt. Genau, aber ich glaube ja, dass Open Source Software mittel- bis langfristig günstiger ist als proprietäre, weil ich ja meine Dienstleister mir aussuchen kann. Und ich kann dann die Dienstleistungen ausschreiben und da kann ich gucken, wo ich am günstigsten wegkomme. Genau, du hast ja automatisch mehr Wettbewerb. Genau. Das ist auch ein Punkt, auf den der Gutachter in dem Gutachten auch immer wieder eingeht, dass er sagt, ein ganz großer Vorteil von Open Source Software ist, es befördert Innovation und Wettbewerb. Und dadurch hat die öffentliche Hand automatisch dann immer die Möglichkeit, sich günstigere Angebote rauszusuchen oder halt auch zu wechseln. So sagen wir mal ein paar Jahre mit dem einen Anbieter und wenn ihnen irgendwas nicht mehr schmeckt, dann gehen sie zu einem anderen Anbieter. Genau. Genau, da stimme ich mit dir überein. Die fünfte Variante, also jetzt schon die vorletzte, Erlass allgemeiner Verwaltungsvorschriften. Bundesregierung könnte allgemeine Verwaltungsvorschriften jetzt für bundeseigene Verwaltung erlassen. Das ist so ähnlich wie das, was du vorhin gesagt hast. Das ist auch wieder so eine Lösung, die wiederum nur in den Bundesländern greift, die sich aktiv dafür entscheiden, dass sie diese Verwaltungsvorschrift auch übernehmen wollen. Das würde auch nur unterhalb von anderen gesetzlichen Regelungen greifen. Und das wäre auch wieder so eine Lösung, ja, kann man machen, aber ist auch wieder so ein bisschen klein-klein. Und das wird eigentlich so dieser großen Bedeutung des Themas nicht gerecht. Und das wird auch eigentlich dem nicht gerecht, was man erreichen will, nämlich so einen strategischen Aufbruch sozusagen. Ne? Dass man ein bisschen weg davon will, dass ja auch schon heute einzelne Verwaltungen, wenn sie möchten und ihnen das wichtig ist, Open Source beschaffen können. Können die ja heute schon machen, aber wenn wir so lange warten, bis alle von selber verstanden haben, warum Open Source besser ist, dann dauert das vielleicht noch ein paar hundert Jahre und genau deswegen ist ja eigentlich das Ziel, eine gesetzliche Regelung auf Bundesebene zu finden, die einfach übergreifend für alle gilt, wo alle in die gleiche Richtung dann sozusagen gehen. Nochmal ganz kurz, mir ist gerade eingefallen zu einem Punkt, den du vorhin gesagt hast, in dem Gutachten wird tatsächlich immer nur die Bundesebene betrachtet, ne? Weil du vorhin auch wieder gesagt hast, in den Bundesländern, da können die ja ganz andere Regelungen treffen. In dem Gutachten geht es auch tatsächlich nur um die Bundesebene. Also es geht nur darum, was der Bund für die bundeseigene, also für die Bundesverwaltung für Vorschriften machen kann. Das betrachtet nicht die Bundesländer und nicht die Kommunen. Die kochen ihr eigenes Süppchen. Das ist ja auch dann wieder ein bisschen kompliziert, was die Gesetzgebungskompetenz angeht. Bundesregierung kann da den Bundesländern nicht vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben. Zumal die ja zum Teil schon eigene Lösungen haben, die weiter sind als die vom Bund. So. Also nur um das nochmal festzuhalten, geht hier nur um den Bund. Ja, ich glaube, wenn man das mit betrachtet hätte, würde das Gutachten noch mehr Seiten haben. Genau. Also das ist sozusagen hier so ein bisschen der Fokus, eingeschränkt nur auf die Bundesebene. Genau. Und die sechste Option ist Verankerung im E-Government-Gesetz des Bundes. Das finde ich ganz attraktiv, weil das ist ja ein bisschen analog dazu, wie es Schleswig-Holstein und Thüringen auch schon gemacht haben. Die haben ja auch sich in ihre E-Government-Gesetze das reingeschrieben, haben gesagt, hier, wenn Software entwickelt und beschafft wird, dann soll Open Source immer den Vorrang haben. Das sollen immer offene Standards sein, immer Open Source-Lizenzen. Das finde ich insofern sinnvoll, weil im E-Government-Gesetz, da formuliert man ja quasi die politischen Ziele, also wo man eigentlich hin will mit der digitalen Transformation der Bundesverwaltung, was einem da wichtig ist, welche Schwerpunkte man setzen will. Der Witz ist, dass das eigentlich gar nicht super konkret und verbindlich ist. Also sozusagen, es steht dann zwar im E-Government-Gesetz und hat man sich darauf geeinigt, aber das hat auch noch nicht sofort Auswirkungen auf die Vergabe im Alltag. Also dafür müsste man dann tatsächlich wieder diese Option, dritte Option, genau, die Vergabeverordnung für öffentliche Aufträge, die schreibt vor, was tatsächlich in der Praxis zu tun ist. Also wenn Verwaltungen Sachen ausschreiben wollen, dann gucken die in die Vergabeverordnung, was sie zu tun und zu lassen haben und wie das funktioniert. Und im E-Government-Gesetz, da geht es eher um so ein politisches Signal. Genau, und das sind die 6 Varianten. Und der Gutachter sagt am Ende, er hält es für am sinnvollsten, entweder das in der Vergabeverordnung festzuschreiben oder eben im E-Government-Gesetz. Und mich hat neulich, nachdem wir das Gutachten veröffentlicht haben, nochmal jemand aus Thüringen angerufen, um mich nochmal darauf hinzuweisen, ich wusste es eigentlich, hatte es aber wieder vergessen, deswegen war ich froh, dass ich nochmal dran erinnert wurde. Der hat mich nochmal dran erinnert, in Thüringen haben sie genau das beides gemacht. Also die haben es eigentlich doppelt gemoppelt in Thüringen. Die haben das sowohl im E-Government-Gesetz als auch in ihrem Vergabegesetz. Das heißt, sie haben sowohl sozusagen auf höchster politischer Ebene sich ins E-Government-Gesetz geschrieben, Vorrang für Open Source. Wir wollen das aus den und den Gründen. Und in ihrem Vergabegesetz haben sie das für die ganz konkrete Vergabe im Alltag und in der Praxis für die Beschaffungsstellen auch reingeschrieben. Und das halte ich ehrlich gesagt, ich persönlich halte das für die Bundesebene auch für den besten Weg, das tatsächlich an diesen beiden Stellen zu verankern. Aber genau, der Gutachter sagt, eins von beiden würde er sinnvoll finden. Ich sage am besten beides gleichzeitig. Und er macht dann ganz am Ende von dem Gutachten auch nochmal so einen konkreten Formulierungsvorschlag, also wie so eine Regelung genau aussehen könnte. Und die ist von der Formulierung her schon sehr, sehr stark angelehnt daran, wie das in Schleswig-Holstein und Thüringen auch im E-Government-Gesetz steht. Ja, also prinzipiell spricht ja nichts dagegen, das an so vielen Stellen wie nur möglich reinzuschreiben. Also je nachdem, dann kriegt man es auch schwerer wieder raus aus dem ganzen Thema. Aber ich glaube, das Allerwichtigste, was wir brauchen auf allen Ebenen, ist quasi diesen Mindset in die Köpfe reinkommen zu lassen. Das Open Source ist nichts Schlimmes, das ist keine Bastellösung, das hat keiner im Keller oder in der Garage gebaut, sondern das ist richtig, richtig gute, ausgewachsene Software. Und was hat neulich einer unserer Mitglieder gesagt? Open Source Software, da kriegst du genau das, was du willst. Und musst nicht irgendwelchen komischen Overhead mitbezahlen, den der Hersteller vielleicht schön findet. Wenn du eine Funktion zusätzlich brauchst, dann kannst du dir zusätzlich reinbauen lassen, indem du sie finanzierst oder über die Community ein bisschen in die Richtung arbeitest. Das stimmt, genau. Und mit diesem Vorstoß, mit diesem Gutachten, da geht es ja jetzt wirklich darum, so ein bisschen einen Impuls in die Richtung zu geben, dass man sagt, wenn man so eine Regelung, so eine einheitliche Regelung auf Bundesebene hat, dass man sagt, dieses Ziel digitale Souveränität und mehr Open Source in der Verwaltung, das ist uns so wichtig, wir schreiben das jetzt vor auf Gesetzesebene, wir können nicht darauf warten, bis es noch der Allerletzte verstanden hat. Weil eine Menge Leute haben das schon verstanden und machen das schon, aber eben nicht alle. Und da gibt es ja verschiedene Vergleiche oder Beispiele bei anderen Themen, bei denen das auch so ist, ne? Also, du kannst ja heute auch schon sagen, wenn du irgendwas beschaffst, kannst du ja schon deine Leistungsbeschreibung sagen, ja, wir hätten gerne irgendwas, was, weiß ich nicht, irgendeine Dienstleistung oder ohne irgendein Produkt. Aber es wäre uns wichtig, dass das zum Beispiel ohne Kinderarbeit hergestellt ist oder so, ne? Oder, was kann man noch als Beispiel nehmen? Weiß ich nicht. Ich finde Frauenquote ist auch noch so ein Beispiel, ne? Du kannst natürlich bei jeder individuellen Einstellung einer Person sagen, ja, du hast total gut drauf geachtet, dass wenn Männer und Frauen gleich qualifiziert waren, dass du irgendwie versuchst, in deinem Unternehmen darauf hinzuarbeiten, dass du nicht immer nur Männer aus Versehen einstellst. Aber in dem Moment, wo du eine Frauenquote hast, besteht eben nicht die Gefahr, dass du doch immer wieder falsch abbiegst oder dass du irgendwelche bestehenden, ja, Vorurteile oder alten Strukturen weiterführst, sondern dass sozusagen, dass du einen Rahmen bekommst, das Richtige zu tun. Und wir waren noch neulich auch bei einer Veranstaltung, wo das jemand mit der Anschnallpflicht verglichen hat und gesagt hat, früher haben sich die Leute angeschnallt, die das sinnvoll gefunden haben, und irgendwann gab es die Anschnallpflicht, weil halt wir uns als Gesellschaft darauf geeinigt haben, dass wir gesagt haben, nee, es ist eigentlich sinnvoll, wenn das alle machen, und zwar flächendeckend und nicht nur die paar, die darüber nachgedacht haben und zum Schluss gekommen sind, dass sie es sinnvoll finden. Und das ist hier bei Open Source halt auch so, ne? Dass wir sagen, wir wollen da strategisch dahin. Die Bundesregierung will dahin. Wie können wir das erreichen? in Gesetzesform. Was bei Autos funktioniert, sollte bei Software auch funktionieren. Wenn Leute das wollen, dann muss es auch zur Pflicht werden. Aber gehen wir nochmal zurück zur OSBA. Was hat jetzt die OSBA mit den Gutachten vor? Also uns war das total wichtig, damit jetzt einfach mal so einen Impuls für die Diskussion zu geben. Ne? Weil wir hatten irgendwie, als die Ampelregierung ihren Koalitionsvertrag beschlossen hat, da haben wir uns ja total gefreut, gerade über diese Formulierung, die ich vorhin am Anfang genannt habe, wo eben die Bundesregierung diese Absicht erklärt und sagt, ja, wir wollen Open Source stärken für die digitale Souveränität. Wir wollen mehr Open Source entwickeln und beschaffen. Wenn Open Source entwickelt wird, dann soll das alles mit offenen Standards passieren und unter Open Source-Lizenzen gestellt werden. Super. Und dann geht die Zeit ins Land und du merkst, ja gut, bloß weil was im Koalitionsvertrag steht, heißt das ja nicht automatisch, dass das in der Praxis auch passiert. Es braucht halt noch ein Gesetz. Jedes einzelne Ding, was im Koalitionsvertrag steht, ist ja eigentlich wie so eine To-Do-Liste, könnte man sagen, muss dann auch noch umgesetzt und abgehakt werden. Und wir wissen das alle aus der Vergangenheit, am Ende von so einer Legislaturperiode ist nicht alles von der To-Do-Liste abgehakt. Und wir sind jetzt ja schon fast bei der Hälfte der Legislaturperiode, ne? Es ist doch schon 2 Jahre rum. Das stimmt, Wahlkampf geht bald wieder los. Ja, genau, der nächste Bundestagswahlkampf geht schon fast wieder los. Und deswegen haben wir gesagt, naja, okay, wir können jetzt hier irgendwie nicht darauf warten, dass was von selber passiert. Am Ende ist es wieder am unteren Ende der To-Do-Liste und ist wieder nicht passiert. Wir haben jetzt auch noch nicht gesehen, dass es irgendwie eine Initiative dazu gibt aus der Bundesregierung. Wir werfen einfach mal so einen Vorschlag in die Arena. Und dann können alle darüber diskutieren. Also wenn jetzt wieder jemand sagt, nee, das geht ja gar nicht, man kann gar nicht Open Source bevorzugen bei der Beschaffung, dann können wir jetzt immer auf dieses Gutachten zeigen und sagen, also hier hat ein Professor, der Experte in dem Bereich ist, hat sich das angeschaut und ist zum Schluss gekommen, doch, das geht, aus folgenden Gründen. Also dieses Gutachten ist auch wirklich sehr juristisch. Ich lade alle Zuhörenden ein, sich das mal anzugucken. Wie gesagt, ich habe nicht Jura studiert. Ich musste einige Sätze mehrfach lesen, bis ich sie wirklich durchdrungen habe. Es gibt auch sehr viele Abkürzungen und Akronyme, die ich noch zwischendurch googeln musste. Aber ich bin sicher, es gibt auch unter deinem Publikum Leute, die Vergaberechtsexpertinnen und Experten sind, die das leichter durcharbeiten und leichter durchlesen können als ich. Aber das ist einfach juristisch fundiert, ja. Da hat sich nicht jemand einfach so im luftleeren Raum was überlegt, sondern es ist wirklich eine juristisch fundierte Grundlage, auf Basis derer man sich jetzt austauschen kann über dieses Thema. Und wenn jetzt jemand anders, also genau, wenn jemand sagt, es geht nicht, können wir sagen, doch, hier gibt's einen Gutachter, der sagt, es geht. Wenn du dann auf dem Standpunkt bleiben willst, dass es nicht geht, dann brauchst du halt gute Gegenargumente, die entkräften, die der Gutachter in den Gutachten bringen. Man kann jetzt auch sagen, ja, auf welchem Weg kann man das denn umsetzen? Nehmen wir einen von den 6 Vorschlägen, die er gemacht hat. Oder hat jemand noch eine ganz andere Idee und sagt, ja, die haben alle ihre Vor- und Nachteile, aber ich habe hier die perfekte Lösung gefunden, die ist noch viel besser als alles, was es gibt. Wenn jetzt jemand den Podcast hört und sagt, Mensch, eine coole Geschichte, ich grabe mich jetzt mal durch dieses ganze Gutachten durch und möchte tatsächlich mitdiskutieren, wie erreicht er die OSBA und an wen kann er sich da wenden? Am besten an mich. Also ich würde vorschlagen, dass die Person, die direkt Interesse und Diskussionsbedarf hat, vielleicht mir einfach eine E-Mail schreibt. Pack gerne meine E-Mail auch noch mit in die Shownotes. Ich freue mich über Leute, die mich kontaktieren. Mache ich mit rein. Wir haben ja auch bei uns in der Open Source Business Alliance eine eigene Working Group Beschaffung. Die beschäftigt sich im Moment ein bisschen mit noch anderen großen Projekten. Ich weiß nicht, können wir auch noch kurz erwähnen gleich, wenn dafür Zeit ist. Da geht's vor allem, genau, die Working Group Beschaffung beschäftigt sich im Moment vor allem mit der Überarbeitung der EVBET-Verträge. Das sind die ergänzenden Vertragsbedingungen IT. Das sind so Vertragsvorlagen oder Vertragsmuster, wenn die öffentliche Hand Software einkauft. Genau, dann werden diese Vertragsvorlagen verwendet und die sind halt bisher nur auf proprietäre Software ausgelegt und gar nicht auf Open Source Software. Und unsere Working Group Beschaffung beschäftigt sich eben damit, die bestehenden Hürden bei der Beschaffung von Open Source Software abzubauen. Und die sind gerade an diesem Thema EVBET dran. Aber wenn jemand Lust hat, sich zu diesem Thema auszutauschen, immer gerne bei mir melden oder auch bei den Sprecherinnen und Sprecher der Working Group Beschaffung. Kannst ja auch den Link dazu auch nochmal zu der Working Group mit in die Shownotes tun. Also wir freuen uns auf jeden Fall über alle, die dazu irgendwelche Ideen oder Anmerkungen oder Anregungen haben. Egal, ob jemand sagt, da kommt Ihnen irgendwas nicht ganz logisch vor in dem Gutachten oder das sehen Sie anders oder da ist vielleicht irgendein Aspekt nicht berücksichtigt oder so. Das Gutachten hat natürlich einen total klar definierten Fokus, ne? Also wir haben ja am Anfang, als wir das in Auftrag gegeben haben, schon relativ klar so die Fragestellung abgesteckt. Da wird jetzt nicht alles und jeder Teilaspekt mit berücksichtigt. Genau, aber ich freue mich, wenn Leute sich melden. Wir wollen da jetzt darüber diskutieren und wir wollen vor allem diese ganze Debatte und diesen Impuls in den Bundestag tragen. Wir machen da demnächst auch eine Diskussionsveranstaltung mit so ein paar Bundestagsabgeordneten, die sich für das Thema interessieren, um einfach diese Vorschläge mal denen zuzuwerfen und zu sagen, hey, was denkt ihr darüber? Wie seht ihr das? Ihr habt euch das ja in den Koalitionsvertrag geschrieben. Ist da irgendwas für euch dabei? Um einfach mal in den Austausch zu gehen und dem Ganzen so ein bisschen mehr Gestalt zu geben und das so ein bisschen auszudiskutieren und auch um so ein bisschen auszuloten und rauszufinden, wo eigentlich der Konsens ist. So, also welche Varianten haben vielleicht, finden eine Mehrheit, welche eher nicht? Gibt es noch Aspekte, die wir jetzt noch gar nicht berücksichtigt haben? Und dafür finde ich dieses Gutachten echt super, weil das jetzt nicht sagt, ja, so genau muss es gemacht werden, sondern es sagt, es sind verschiedene Wege und man kann abwägen und dann kann ja jeder für sich selbst überlegen, welche Vor- und Nachteile er am besten findet. Und darüber kann man sich jetzt austauschen. Ja, ich finde, das Gutachten bietet hervorragende Diskussionsansätze, wo man einfach mal drüber hirnen kann und sich Gedanken dazu machen kann und entsprechend auch mit der OSBA und mit anderen diskutieren. Ja, und auch bei uns in der OSBA ist schon eine Diskussion losgegangen. Ich habe ja schon erwähnt, dass es in Schleswig-Holstein und Thüringen diese Formulierungen schon gibt im E-Government-Gesetz, ne? Und jetzt könnte man ja auch sagen, vielleicht sind die auch noch gar nicht perfekt. Also man könnte die jetzt einfach copy-pasten und auf Bundesebene packen und auf Bundesebene ins E-Government-Gesetz schieben. Aber vielleicht kann man die ja auch noch verbessern, die es schon gibt, bei den Absätzen oder den Regelungen, die in Schleswig-Holstein und Thüringen im E-Government-Gesetz sind. Da gibt es zum Beispiel so Einschränkungen, ne? Also da steht zum Beispiel drin, dass Open Source immer dann den Vorrang für proprietärer Software hat, überall dort, wo es, Zitat, technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist, Zitat Ende. Das kann man, also diese Einschränkung kann man sinnvoll finden oder nicht. Der Gutachter selber findet diese Einschränkung nicht gut. Also in dem Gutachten geht er darauf auch ein, auf diese Formulierung und sagt so, ja, kann man machen, findet er aber nicht gut. Wie siehst du das? Ja, das ist die berühmte Backdoor, die auch schon beim OZG eingebaut war, dass wenn es sich wirtschaftlich nicht darstellen lässt, dann macht man keinen Online-Dienst. Und das klingt hier genauso. Also ich finde, das hilft nicht, weil irgendwelche wirtschaftlichen Gründe, warum sie das nicht darstellen kann, werden sich immer finden. Ja, ich glaube, ziemlich genau so argumentiert der Gutachter auch, dass er sagt, das lässt so eine Schlupftür offen und jeder, der will, kann da durchschlüpfen. Also jeder, der keine Lust auf Open Source hat, kann sich immer irgendeinen Grund ausdenken, warum das jetzt hier technisch und wirtschaftlich nicht geht. Und dann hast du am Ende nicht viel erreicht, weil du willst ja eigentlich flächendeckend darauf hinwirken, dass Open Source der Standard ist. Und dann hast du am Ende doch wieder so einen Flickenteppich. Deswegen sagt er auch, er findet diese Einschränkungen nicht sinnvoll, diese, wo es technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist. Also ist ja eh klar, dass das nur dann passiert, wenn es technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist. Wenn es zwei Lösungen gibt und die eine ist 1000-mal teurer, dann finde ich, ist es eigentlich relativ logisch, dass man nicht die 1000-mal teurere nimmt. Aber gut. Und es gibt noch eine andere Einschränkung, die sich an verschiedenen Stellen findet, nämlich dass dieser Vorrang für Open Source bei der Entwicklung und Beschaffung nur dort gilt, wenn keine sicherheitsrelevanten Aufgaben damit erfüllt werden und wenn das lizenzrechtlich zulässig ist. Und auch da ist bei uns jetzt innerhalb der Open Source Business Alliance schon die Diskussion losgegangen, dass einige Mitglieder gesagt haben, so, hä, warum diese Einschränkung? Ergibt doch eigentlich auch keinen Sinn. Also warum sollte das bei sicherheitsrelevanten Aufgaben nicht der Fall sein? Das BSI selber sagt, dass Open Source Software die besten Voraussetzungen bietet, besonders hohes IT-Sicherheitsniveau zu bieten. So argumentiert der Gutachter auch. Auch dieser Nachsatz, nur dort, wo es lizenzrechtlich zulässig ist, ja, ist ja logisch. Natürlich nur da, wo es, also was soll das heißen? So. Und über diese Feinheiten der Formulierung kann man tatsächlich jetzt gut diskutieren und trefflich streiten. Und wie gesagt, unsere Mitglieder haben schon so ein bisschen angefangen, darüber zu diskutieren. Aber wir freuen uns jetzt auch mit Politik, Verwaltung und allen Leuten da draußen, die dazu eine Meinung haben, zu diskutieren, was die dazu denken, um dann so gemeinsam vielleicht zu einem Vorschlag zu kommen. Was ich bei dem ganzen Thema Einsatz von Open-Source-Software in der öffentlichen Verwaltung noch enorm wichtig finde, ist, dass wenn irgendwo Open-Source-Software im Einsatz ist, dann sollte das auch öffentlich gemacht werden, weil wir haben in der öffentlichen Verwaltung leider so das Problem, dass jeder Dinge mehrmals erfindet und nicht auf schon vorhandene Lösungen setzt. Und wenn es aber quasi Best-Practice-Beispiele gibt, folgende Open-Source-Software ist in der Verwaltung schon eingesetzt worden, und dort funktioniert es schon, dann muss das öffentlich sein, weil dann tue ich mich auch wesentlich leichter mit der Ausschreibung, ich tue mich wesentlich leichter mit der Einführung von Software. Ich muss Open-Source-Software meines Erachtens noch nicht mal ausschreiben, ich muss nur die Dienstleistung ausschreiben. Ich könnte sagen, ich will Open-Source-Software XY bei mir einsetzen und suche dafür einen Betreiber und eine Entwicklung. Und schon bin ich bei dem Thema Ausschreibung auch wieder in ganz anderen Gefilden. Das stimmt. Mit dem Thema Ausschreibung von Dienstleistungen beschäftigt sich der Gutachter auch. Genau, da gibt's verschiedene Wege. Am Ende des Tages hängt halt viel auch wirklich immer von den einzelnen Personen und von der einzelnen Beschaffungsstelle ab, ne? Wir hören das ganz viel aus dem Alltag, aus der Praxis, dass was am Ende tatsächlich passiert, was in der Ausschreibung drinsteht, was in der Leistungsbeschreibung steht und was am Ende tatsächlich beschafft wird, das hängt ganz viel davon ab. Du hast vorhin schon das Wort Mindset genannt, ob die Person, die das schreibt, ob die von Open Source schon mal gehört hat, ob die weiß, warum das vielleicht sinnvoll ist, ob die weiß, wie man das ausschreiben muss. Und das hängt dann, wenn das so krass von der einzelnen Person abhängt, dann kann es halt auch super unterschiedlich ausfallen. Man sieht das ja auch. Dann gibt es einzelne Kommunen oder Städte oder Verwaltungseinheiten, die sind schon total weit mit Open Source, weil da einfach so ein paar Leute sitzen, die sich total dahinter klemmen und sich total damit auskennen oder deren IT-Dienstleister darauf einen Schwerpunkt legen. Und andere, die da ganz, ganz weit zurück sind, weil da einfach vielleicht die Expertise fehlt oder die Erfahrung oder der Mut und wo dann einfach jede Leistungsbeschreibung, jede Ausschreibung ist so pseudoneutral formuliert, aber eigentlich merkt man, die kennen Open Source nicht, haben davor Angst und die Ausschreibung, da liest man schon raus, dass sie eigentlich nur eine, eigentlich nur eine proprietäre Lösung, genau, daran gedacht haben, als sie das ausgeschrieben haben. Genau, da möchte ich gerne nochmal auf eine meiner Lieblingssendungen verweisen vom eGovernment Podcast. Und zwar ging es da um die innovative Beschaffung und da wurde genau sowas besprochen. Also ich gehe jetzt nicht nochmal drauf ein, ich empfehle die sich anzuhören, weil da geht es darum, wie man halt eben nicht einfach die Beschaffung oder die Ausschreibung vom letzten Mal copy-pastet und dann auch wieder den VW Golf vor der Tür stehen hat, sondern sich Gedanken macht, was überhaupt ausgeschrieben werden muss oder ausgeschrieben werden soll. Was ist das Ziel? Was will ich damit erledigen? Und das kann man für Open-Source-Software genauso einsetzen, überhaupt für Software genauso einsetzen. Das stimmt, aber es ist halt ein Spannungsfeld, ne? Wir können halt nur mit den Leuten arbeiten, die in den Beschaffungsstellen sitzen. Und das ist ein riesiges Spektrum. Und natürlich in der idealen Welt hätte ich gerne, dass alle Leute, die da sitzen, sich mal kurz hinsetzen, über Open Source und ihr Leben nachdenken und zu dem Schluss kommen, dass die Beschaffung von Open Source eigentlich der sinnvollere Weg ist. Aber das ist nicht realistisch. Das wird nicht passieren. Also die Leute haben gar nicht so viel Zeit, nicht so viel Ressourcen, nicht so viel Erfahrung. Die stehen auch unter extremem Druck. Und dann ist die Frage, wie kann man trotzdem zum Ziel kommen, ohne dass die jetzt alle diesen Erkenntnisprozess durchlaufen? Und deswegen glaube ich schon, dass so ein gesetzlicher Rahmen, einfach so eine Vorschrift, ich meine, wir haben ja alle so ein Bild im Kopf, wie Leute in der Verwaltung arbeiten, dass Vorschriften da den Rahmen und das Korsett vorgeben, wo es lang geht, dass einfach so eine Verwaltungsvorschrift eben doch hilft, darauf hinzuwirken, was am Ende in der Praxis passiert. Ja, ich würde auch gerne darauf vertrauen, dass alle diese Personen selbsttätig sich für das Richtige entscheiden. Aber ich glaube, dass es trotzdem sinnvoll ist, einfach so ein bisschen von einer etwas höheren politischen Ebene so ein Signal zu senden und da einen Rahmen zu setzen und zu sagen, hey, wir wollen einfach, dass Open Source vorrangig beschafft wird. Und das ist auch für die Innovation und den Wettbewerb sinnvoll. Aber du hast total recht, dieser ganze Aspekt innovative Beschaffung, der dockt da total, total dran an dieses ganze Thema. Gibt's ja noch ganz viele andere Aspekte, die noch im Prinzip überarbeitet und verbessert werden müssen in diesem ganzen Beschaffungsprozess. Dieses ganze Thema Vorrang vor Open Source ist ja nur eins von ganz, ganz vielen. Das ist ja nur so ein ganz kleines Kuchenstück in so einem großen Ganzen. Genau, und was wir auch nicht vergessen dürfen bei der Beschaffung, die Personen, die in der Beschaffungsstelle arbeiten, die machen tatsächlich nur die Beschaffung. Das Fachliche kommt aus den Fachämtern und die müssen schon richtig die Informationen an die Beschaffung liefern, weil die machen dann nur die Ausschreibung. Und ich habe das schon so oft gehört aus der Praxis, dass allein auch zwischen diesen beiden Abteilungen schon so viel schiefgehen kann. Genau. Also selbst wenn die Fachabteilung sagt, aus folgenden Gründen haben wir uns überlegt, wir wollen Open Source und es ergibt total Sinn, dann kann es immer noch sein, dass die Beschaffungsstelle sagt, haben wir noch nie von gehört, unsere Vertragsvorlagen haben da gar kein Feld zum Ankreuzen dafür, das wird jetzt nicht gemacht. Also genau. alleine zwischen diesen beiden Abteilungen kann schon so viel schiefgehen und so viel verloren gehen. Oder andersrum, dass irgendwie die Fachabteilung sagt, wir wollen das und dann irgendwie in der Beschaffungsstelle wird es aber nicht so umgesetzt, wie die Fachabteilung sich das vorgestellt hat. Also da liegt viel im Argen. Da ist noch viel, viel Feld zu bestellen, glaube ich. Und ich hoffe einfach, dass dieser Rahmen, diese Vorgabe für Vorrang für Open Source, dass das ein bisschen, wir sagen immer, das wird nicht alles lösen, ne? Das wird jetzt nicht dazu führen, dass überall nur noch Open Source verwendet wird. Muss es auch gar nicht. Also es geht uns jetzt auch nicht darum, irgendwie proprietäre Software aus dem Markt zu drängen oder so. Aber wir sagen immer, mit so einem gesetzlichen Rahmen wollen wir es denjenigen leichter machen, die Open Source beschaffen wollen und denen die Open Source für die öffentliche Verwaltung anbieten wollen. Also von beiden Seiten gibt's einfach gerade Hürden, die finden nicht immer zueinander. Die Open Source beschaffen wollen, können das aus verschiedenen Gründen nicht und die Open Source für die öffentliche Verwaltung entwickeln oder anbieten wollen, die können das auch nicht immer aus verschiedenen Gründen. Wir haben eben schon über diese Vertragsvorlagen gesprochen. Und für die, die das wollen, wollen wir es einfacher machen. Und ich glaube, da hilft so ein gesetzlicher Rahmen Vorrang für Open Source. Dann gibt es immer noch welche, die das wirklich nicht wollen und sich dagegen sperren. Und das ist dann einfach so. Aber man hat dann trotzdem, ist dann trotzdem ein kleines bisschen weiter. Ich glaube, eine gesetzliche Regelung hilft hier massiv, das ganze Thema Open Source in die Beschaffung zu bringen. Wenn wir uns umgucken in anderen Ländern, die an Deutschland so angrenzen, ist es der Default-Zustand für die öffentliche Verwaltung? Da wird alles, was öffentlich entwickelt wird oder beauftragt wird, ist einfach Open Source. Es sei denn, es sprechen irgendwelche Gründe dagegen. Und das sind sehr, sehr wenige und die müssen meistens sehr, sehr gut begründet werden. Und ich sehe nicht, warum wir das in Deutschland nicht auch schaffen sollten. Ich denke das auch. Aber es gibt ja immer sehr viele Bedenkenträger und Naysayer und so. Und für die, um denen was entgegenzusetzen oder denen was antworten zu können, dafür haben wir dieses Gutachten gemacht. Um mit denen in einen konstruktiven, produktiven Diskurs gehen zu können, in so einen Austausch, damit man nicht an der Stelle, damit die Diskussion nicht an der Stelle zu Ende ist, wo die sagen, das geht nicht und wir sagen, doch, das geht, sondern dass man irgendwie konstruktiv weiter diskutieren kann. Und genau. Wir hoffen, dass wir damit einfach ein kleines Stück weiterkommen. Jetzt haben wir jede Menge besprochen. Wir haben auch schon einige Zeit auf der Uhr. Haben wir noch was vergessen? Ich glaube, wir haben nichts vergessen. Also dieses Gutachten ist ja sehr umfangreich und betrachtet wirklich total viele verschiedene Aspekte. Und ich habe vorhin auch schon gesagt, es ist wirklich sehr juristisch. Wir sind das jetzt nicht komplett en detail durchgegangen. Aber wenn das jemanden interessiert, schaut wirklich mal rein. Der Gutachter beschäftigt sich wirklich sehr ausführlich auch mit dieser ganzen Frage, ist das eine Diskriminierung, wenn man sich für Open Source entscheidet in einem einzelnen Vergabeverfahren oder wenn man in der Leistungsbeschreibung Open Source ausschreibt? Wie ist da die genaue Rechtslage? Wäre das eine Diskriminierung, wenn man einen Vorrang von Open Source festschreibt? Er untersucht diese ganzen verschiedenen Absätze in Paragraph 97 GWB. Also er geht da wirklich relativ tief rein und da ist noch viel zu finden und ja, viel zu lesen. Genau, wir können ja jetzt nicht auf jeden einzelnen Aspekt eingehen, aber ich kann das nur empfehlen, das wenigstens mal quer zu lesen vielleicht. Ja, Miriam, vielen Dank, dass du bei mir warst. Ich danke dir für die Einladung. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu nerdig, aber du hast ja eigentlich immer so Verwaltungsnerds bei dir im Podcast. Im Podcast hören ganz viele Spezialthemen um die Ecke kommen. Genau, und bei euch, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Zuhören. Informationen zu den weiteren Sendungen, die Shownotes und Kommentare findet ihr unter egovernment-podcast.com. Wenn ihr uns und unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann bewertet den eGovernment-Podcast doch auf der Plattform, auf der ihr ihn gefunden habt oder anhört. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auch auf unserer Webseite egovernment-podcast.com. Eine Produktion von Podcast.com.